An welchem Gerät ist die Linse befestigt, die den Blick die Farben aussaugt? In welcher Augenhöhle ist die Netzhaut aufgespannt? Wer oder was fragt nach dem Bild? Im Spiegel wohnen. Ist der Mann mit dem Tanzschritt ich, mein Grab sein Gesicht, ich die Frau mit der Wunde am Hals, rechts und links in Händen den geteilten Vogel, Blut am Mund. Ich der Vogel, der mit der Schrift seines Schnabels dem Mörder den Weg in die Nacht zeigt. Ich der gefrorene Sturm. Ich lese eine Szene aus Macbeth, 18. Soldaten schleppen einen gefesselten Lord vor Macbeth. Soldat, hier der Verräter, Herr, dort brennt sein Schloss. Macbeth, wer hat befohlen, dass ihr sein Schloss abbrennt? Soldat, wir konnten anders, Herr, nicht an ihn kommen. Macbeth, so glaubt euch aus der Asche auch die Beute. Wie wollt ihr zahlen, Lord, euren Verrat? Lord, wie du bezahlen wirst zu deiner Zeit. Lennox, mit seinem Kopf, Herr, wie andere Verräter. Macbeth, wir führen Krieg um Rabenfutter, wie? Unsere Armee mästet die Würmer Schottlands. Er war euer Freund, wie? Lennox, bis er euch verriet, Herr. Macbeth, was macht euch scharf auf seinen Kopf? Liebe zu Schottland, Furcht, er könnte mehr verraten als Schottland. Lennox, Herr, mit meinem Schwert will ich. Macbeth, wollt ihr? Nun, ich bestehe nicht auf Beweisen, solang die Furcht euch in der Treue hält. Die Asche eurer Güter wäscht euch nicht weiß, Lord, und deine Asche dich nicht von dem Blut, in dem du watest. Kannst du schwimmen, Bluthund? Macbeth, er hat Philosophie, das trifft sich. Wollt ihr mein Hofnarr werden und am Seil gehen auf vier Beinen und gegen mich reden, Lord, wenn wir allein sind? Uns fehlt Unterhaltung auf Dunsinane. Wenig ist neu, so weit am Himmel. Und es wird weniger. Wollt ihr, Lord? Soldaten lachen, Lord spuckt Macbeth ins Gesicht. Pause. Macbeth. Er will mir meinen Speichel wiedergeben, den er getrunken hat an meiner Tafel. Lennox und Ross wischen ihm den Speichel ab. Mit euch, als er noch ehrlich war, wie ihr seid, er ist es noch, ein ehrlicher Verräter, der seine Rechnung zahlt, ehe er ins Grab steigt. Soldaten lachen. Die Zahlung auch wäscht den Verrat dir nicht ab und mir das Blut nicht, anderes nicht noch deines, das bald du ausspeien wirst in dein Gesicht. Soldat, wir wollen ihn lehren, Herr, am Seil gehen und auf seinen Vieren. Könnt ihr tanzen, Lord? Soldaten, den Lord am Seil, bringen ihn mit Speeren zum Tanzen. Wo ist die Witwe? Sie soll ihn tanzen sehen. Andere Soldaten bringen die Lady. Ross, ich bitte, Herr, lasst nicht die Lady auch der Lust des Pöbels, der heute dem den Gaul macht und morgen dem. Macbeth, gefällt sie euch, nehmt sie. Teilt sie mit Lennox, eurem Freund und meinem. Zu den Soldaten, was ihr da etwa aus den Trümmern fischt, das Gold gehört der Krone, die es braucht zur Rüstung gegen England. Auf den Lord, das gehört euch. Soldaten, was sollen wir mit ihm machen? Macbeth, was ihr wollt. Soldat 1 zum Gefangenen. Herr, wollt ihr König werden? Soldat 2 auf Händen und Füßen dein Thron, Majestät. Soldat 3 stülpt dem Gefangenen einen Helm voll Erde auf den Kopf. Hier deine Krone. Soldat 1, er will nicht König sein. Soldat 2 wirft den Gefangenen ab, er ist noch nicht gesalbt. Schleifen den Gefangenen am Seil über den Boden. Ross, sie treiben Hohn mit Schottlands Majestät. Macbeth, es unterhält mich. Meine Soldaten unterhält es auch. Missgönnt ihr uns die Unterhaltung, Sir? Soldat 4, lasst mich, wir haben ein Geschäft, der Lord und ich. Mein Vater starb an einer Pachtschuld, gnädiger Herr, und als sein treuer Sohn will seine Rechnung ich begleichen. Und nicht ehe ihr ausseht, wie mein Vater aussah, als eure Hunde mit ihm fertig waren, die ihn zerfleischten, Herr, auf eurem Burghof, zum Schauspiel euren Damen sind wir quitt, Herr. Und eurer Dame jetzt geb ich das Schauspiel. Soldat 1, ich bin dabei. Soldat 2, ich wollte immer wissen, wie unter seinem Fell aussieht ein Herr. Soldat 3, vielleicht finden wir dort, was ihn zum Herrn macht. Soldat 1, wir wollen ihn ausziehen, ganz bis auf die Seele. Die Soldaten schinden den Gefangenen. Macbeth zusehend, als hätten sie Ovid gelesen. Warum entziehst du mich mir selber, schrie Marcias, aber im Schreien zog der Gott die Haut ihm über die Glieder und ganz wunde war er, mit Augen sehbar das Geflecht der Muskeln, das Röhrenwerk der Adern aufgedeckt. Und mit den Händen greifen konnte man das Eingeweide. Warum flennst du, Weib? Die Pfaffen lügen, ihr seid nicht ein Leib. Ross, leise, Marcias war ein Bauer. Macbeth, die Zeiten wechseln. An dem verkohlten Burgtor hängt Kopf unten der geschlachtete Burgherr. Soldat 4, kennt ihr den Bauern wieder, Dame, der bei euren Hunden in die Schule ging? Ross und Lennox, das ist der Aufruhr. Macbeth, ja, das Eis ist dünn, auf dem wir unsere Bauern rosten. Helft den Thron uns halten, so hält euch der Thron. Soldaten, liebt ihr euren König? Soldaten, heil Macbeth, König von Schottland. Macbeth auf den vierten Soldaten haut ihn nieder. Langes Schweigen, dann führen die Soldaten den Befehl aus.